Deutschlandfunk Soundcheck. Electric 80s, eine musikalische Renaissance mit heutigen Mitteln. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Das, was hier klang, als wären wir mitten in der neuen deutschen Welle, ist eine aktuelle Gruppe aus Berlin mit Namen Mia. Die klingen so extrem nach Ideal und Neon Babies, gerade was die Betonung des Gesangs angeht, dass es schon fast als eine Renaissance des NDW-Sounds durchgeht. Aber dennoch, viele der jungen Leute entdecken erst noch diesen Sound und sie entdecken ihn mit Mia und vielen anderen in dieser Sendung vollkommen neu. Es geht um die musikalische Renaissance der frühen 80er Jahre, allerdings mit heutigen Mitteln. Mit Ideal und Neon Babies hat sie Musikgeschichte geschrieben, hat als Produzentin gearbeitet und macht mit Zweiraumwohnung vor, wie der Sound der 80er heute klingen kann, wenn er etwas modernisiert wird. Die Rede ist von Annette Humpe, Zweiraumwohnung ihr Projekt und Sexy Girl ihr Song im Jahre 2002. Du singst und dich nach mir nochmal locker umdrehst. Wasser. Cultist cars, Vasa, all over me. Wasser, kaltes, klares Wasser, kaltes. In dieser Sendung soll es weniger um Klassiker der 80er Jahre als vielmehr um die aktuelle Version des Ganzen gehen. Beim gerade gehörten Stück kommen zwei Aspekte zusammen. Der Klassiker Malarias Kaltes, klares Wasser und die radikale neue Version zusammen mit Malaria und Chicks on Speed. Was da herauskommt, kann die überzeugen, die das Original kennen und natürlich die, die jetzt erst dazustoßen. Der Trend in den Clubs, so etwas wie moderne 80er-Jahres-Sounds zu machen, ist schon einige Jahre alt und mittlerweile zum festen Segment in der Clublandschaft geworden. Und das fernab von 80er-Jahre-Partys, wo nur alte Hits gespielt werden. Folgendes Stück kommt von der englischen DMX-Crew und klingt wie Original aus den 80ern, ist aber aus den späten 90ern. 17 Ways to Break My Heart. On the line, you were never by my side. Ein wichtiger Name, wenn man von den neuen 80ern spricht, ist die Französin Caroline Hervé, alias Miss Kitten. Konsequent setzte sie in der Clubmusik der späten 90er bewusst auf 80er Jahre, was sie in Text und Musik auch konsequent rüberbrachte. Mittlerweile ist sie auch wegen ihres Erfolges in Deutschland so etwas wie eine feste Größe dieses Trends. Kein Wunder also, dass wir sie zweimal hören in dieser Sendung. Hier ist sie mit ihrer letzten Single Rippin' Kitten. Jacques Lucon spielt Keyboard in Madonnas Liveband, hat sein eigenes Projekt namens Le Rhythmes Digital und ist Mitinitiator der Gruppe Zoot Women, die so klingt, als hätte man sie in den 80ern eingefroren und vor kurzem erst wieder zum Leben erweckt. Nicht nur in der Musik, sondern auch in ihrem ganzen Auftreten wirken Zoot Women wie eine Persiflage dieser Zeit und ich denke, dass da auch ein wenig Ironie mit im Spiel ist. Wer immer schon mal wissen wollte, wie der Geist von Hall & Oates junge Gemüter beeinflusst, hier ist das Stück dazu. Zoot Women mit It's Automatic. I've got a feeling, it's automatic. I've got a feeling, it's automatic. I've got a feeling, it's automatic. I've got a feeling, it's automatic. I've got a feeling, it's automatic. Das sind nicht die 80er, this is not the 80s, so nennt sich die Compilation, von der wir gerade FPU und einige Stücke davor, die DMX-Crew, gehört haben. Im Booklet wird dann nochmal genauer aufgeführt, dass es sich hier nicht um eine 1-zu-1-Kopie des 80er-Sounds handelt, sondern so etwas wie eine Weiterentwicklung. Eine große Rolle in den Roots dieses Sounds spielt der frühe Elektro-Kraftwerk-Sound und Breakdance-Music, und da wird auch, ist auch die Rede von Italo-Disco. Einen anderen Weg gingen die Gruppe Uncle, bestehend aus dem Amerikaner DJ Shadow und dem englischen Labelbetreiber James Lavelle, ging man hier einen anderen Weg. Die Sounds von heute, die düstere Stimmung der frühen New Wave Songs und eine Stimme, die man noch aus Mitte der 80ern kannte. Ian Brown, Sänger der Charlatans. Aus dieser Kombination kam ein Song hervor, der sehr nach heute klingt, aber auch einiges vom New Wave hat. Uncle mit Be There. I don't see you falling. I don't see you falling. Die englische Gruppe Simple Minds ist recht oft gesampelt worden. Eines der bekannteren Beispiele stammt von den englischen Utah Saints, die 1993 zur Hochzeit des Techno ein Simple Minds Sample und die Melodie wieder einer neuen Generation schmackhaft gemacht haben. Damals war zwar noch nicht die Rede von einer Renaissance der elektronischen 80ern, aber ohne es zu wissen, haben die Utah Saints schon früh einen Trend in dieser Richtung gesetzt. New Gold Dream, hier sind die Utah Saints. Yeah. I'm the shy boy, you're the coy boy, and you know I'm a homo sapien too. I'm a cruiser, a self-abuser, just me and you, sir. I'm a homo sapien too. And I'm a homo sapien like you. Das waren zuerst einmal die Utah Saints mit einem Stück der Simple Minds New Gold Dream und dann die Simple Minds selbst, die mit ihrem Album Neon Lights einfach ihre eigenen Klassiker der 80er Jahre aufgenommen haben und das mit ihrem Sound von heute. Das war Homo Sapiens, ein Stück von Pete Shelley in der aktuellen Version der Simple Minds, eine der wenigen 80er Jahre Bands, die sich noch nicht aufgelöst haben und verbürgen, wie man mit den heutigen technischen Möglichkeiten immer noch den Sound machen kann, den es in den 80ern auch schon gab. Ein aktuelles Beispiel ist Peter Licht, der einen Song oder die einen Song über einen Bürostuhl gemacht haben, der es bis in die Charts geschafft hat. Sonnendeck klingt wie Neue Deutsche Welle ohne die Aggressivität. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Aquarium. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt, wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder bin ich am Radar. Peterlicht und Sonnendeck. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Anthony Rother, der sich dem frühen Kraftwerk-Sound verschrieben hat und dessen Name immer wieder bei aktuellen Compilations mit Schwerpunkt Electric 80s auftaucht. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck. Hier ist Anthony Rother mit Biomechanik. Musik.